3a. Guten Abend, liebe Gäste. Mein Name ist Bas Kaspers. Ich freue mich, hier heute Abend lesen zu dürfen. Ich habe Ihnen eine kleine Geschichte aus dem Großstadtleben mitgebracht. Und die Geschichte hat genauso stattgefunden, wie ich sie Ihnen heute Abend erzähle. Ich war schon immer ein zu höflicher Mensch. Wenn mich jemand auf der Straße anrempelte, war immer ich es, der Entschuldigung sagte. Und wenn mir jemand im Bus auf den Fuß trat, sagte ich, mach doch nichts, obwohl die andere Person sich gar nicht entschuldigte. In Warteschlangen habe ich Menschen, die es eilig hatten, immer vorgelassen, aber Dank bekam ich dafür nie. Ich blieb immer höflich, kein böses Wort kam über meine Lippen. Und dann stehe ich da letzte Woche an einem Freitagabend an der Supermarktkasse. Vor mir steht eine Frau mit dem Einkauf für mindestens eine Woche. Sie telefoniert laut mit jemandem, den sie scheinbar mag. Sie lacht laut. Auf dem Kassenband türmen sich Milchpackungen, Brote, Gemüse und Obst, Wurst und Käse, Zahnpasta, Süßigkeiten, kurz alles, was man kaufen kann. Und davon sehr viel. Der Kassierer beginnt, die Waren zu scannen. Das Kassenband setzt sich in Bewegung. Der Kassierer arbeitet schnell. Piep, piep, die Waren rutschen über den Scanner und stauen sich in der Ablage. Die Frau telefoniert. Schatz, ich bin gerade im Supermarkt, sagt sie. Nein, ruft sie in ihr Smartphone. Und ich denke, will sie nicht vielleicht anfangen, die Sachen in eine Tasche zu packen? Es wird nicht lange dauern, dann rutschen die letzten Artikel über den Scanner. Ich fange an zu schwitzen. Die Frau telefoniert immer noch. Ja, ruft sie. Total voll hier. Und die Leute sind alle so gestresst. Ach, furchtbar, diese Berliner. In der Ablage staut sich ein Berg von Waren. Die letzte Tafel Schokolade, piep, rutscht über den Scanner. Der Kassierer schaut auf und sagt, 48,52 bitte. Die Frau klemmt ihr Smartphone zwischen Kinn und Schulter und sucht nach ihrem Geld. Ich bin gerade am Bezahlen, schreit sie in ihr Telefon und drückt dem Kassierer, ohne ihn anzusehen, ein paar zerknüllte Scheine in die Hand. Ich bin jetzt schweißnass. Sie nimmt das Wechselgeld entgegen, packt es umständlich in ihr Portemonnaie und kramt erst jetzt, ganz langsam, einen Stoffbeutel aus ihrer Tasche. Der Kassierer beginnt währenddessen, meine Waren einzuscannen, aber die Einkäufe der Frau liegen immer noch auf dem Band. Das Gepiepse geht schon wieder los, meine Waren rutschen über den Scanner und schieben sich auf die Einkäufe der Frau zu. Sage ich, entschuldigen Sie, ich müsste mal mein Zeug einpacken. Sie erstarrt, wendet sich mir zu und sagt empört mit weit aufgerissenen Augen, hetzen Sie mich nicht, könnte ich vielleicht mal in Ruhe einpacken? Und da steigt in mir die Wut hoch.